Ich denke, am Anfang ist es halt relativ schwierig, sich darauf neu einzustellen, weil das Leben dort natürlich ziemlich anders ist. Also man muss auf den ganzen Komfort, den man hier gewöhnt ist, muss man dann natürlich, auf den muss man verzichten.